Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ohrensausen. Vor 70 Jahren wurde das Münchner Abkommen unterzeichnet und die Welt erhielt somit am 30. September 1938 noch einen kurzen Aufschub vor dem Weltenbrand. Wir blicken zurück in eine Zeit, in der unmissverständliche Drohungen und Ultimaten zum guten Ton der Diplomatie gehörten, zumindest bei denen, die ihre radikale Machtpolitik damit durchdrücken wollten. Außerdem hören Sie heute einen Beitrag über das neue Reiseverhalten der Deutschen. Sie werden überrascht sein. Ich wünsche Ihnen spannende Unterhaltung bei Ohrensausen. Die Welt am Rand des Krieges. Für die Demokratien ist 1938 ein Jahr der Niederlagen, auch wenn der drohende Weltkrieg noch verhindert werden kann. Die Aggressivität der autoritären Regime wird immer offensichtlicher. Nur mit Mühe können die demokratischen Staaten den Frieden mit Beschwichtigungen und Zugeständnissen erhalten. Adolf Hitler, seit 5 Jahren an der Macht, feiert 1938 2 außenpolitische Triumphe. Im März kann er Österreich dem Deutschen Reich einverleiben und im Münchner Abkommen akzeptieren Frankreich und Großbritannien im September den Einmarsch reichsdeutscher Truppen in die sudetendeutschen Gebiete der Tschechoslowakei. Autonomie für das Sudetenland. Seit dem sogenannten Anschluss Österreichs im März 1938 grenzt fast die gesamte Tschechoslowakei an das Deutsche Reich. Im Rahmen seiner territorialen Expansionspläne Richtung Osten ist es für Hitler nun von zentraler Bedeutung, die Tschechoslowakei in seine Hände zu bringen. Bereits im März 1938 steht die Lösung der tschechoslowakischen Frage auf der Tagesordnung. Diese ist aus der ohne Volksabstimmung durchgeführten Eingliederung von rund 3,7 Millionen Sudetendeutschen in den 1918 gegründeten tschechoslowakischen Staat entstanden. Nationalitätenkonflikte sind die Folge. Da die Prager Regierung dem Verlangen nach Selbstverwaltung nicht entspricht, steigert Hitler nach 1933 die Autonomiebemühungen der Sudetendeutschen. Am 28. März 1938 trifft er Konrad Henlein, den Führer der Sudetendeutschen Partei, und gibt ihm Weisungen für das künftige Verhalten gegenüber der Regierung in Prag. Hitler erklärt, dass von Seiten des SDP Forderungen gestellt werden sollen, die für die tschechische Führung unannehmbar sind. Auf Geheiß Hitlers verabschiedet die SDP am 24. April 1938 das Karlsbader Programm. Darin wird die Autonomie des Sudetenlandes gefordert, was das faktische Ende des tschechoslowakischen Staates bedeutete. Prag lehnt die Forderungen ab. Die Mai-Krise. Am 20. Mai beruft die Prager Regierung ihre Truppen ein. Grund für die Mobilmachung sind unbestätigte Meldungen über deutsche Truppenbewegungen an der Grenze. Die deutsche Führung spricht von einer Provokation. Der tschechoslowakische Staatspräsident Eduard Beneš erklärt am 21. Mai, man durchlebe nun die ernstesten Augenblicke seit Beendigung des Krieges. Um die Ausweitung des Konflikts zu vermeiden, intervenieren Frankreich und Großbritannien in Berlin. Mit nur sehr kurzfristigem Erfolg. Am 30. Mai formuliert Hitler seine militärischen Pläne sehr konkret in der internen Weisung Grün. Es ist mein unabänderlicher Entschluss, die Tschechoslowakei in absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu zerschlagen. Dramatische Zuspitzung der Lage. Nach zahlreichen Schießereien zwischen SDP-Anhängern und tschechoslowakischer Polizei versucht Großbritannien über seinen Vermittler Lord Walter Runciman auf die Entwicklungen in der Tschechoslowakei einzuwirken. London ist bereit, mit Deutschland über Grenzanpassungen in Osteuropa zu verhandeln. Am 12. September fordert Hitler das Selbstbestimmungsrecht für die Sudetendeutschen und erklärt: Die Deutschen in der Tschechoslowakei sind weder wehrlos noch sind sie verlassen. Das möge man zur Kenntnis nehmen. Am 17. September schließlich gründet der ins Deutsche Reich geflohene SDP-Vorsitzende Hähnlein das Sudetendeutsche Freikorps mit der Zielrichtung, ständige Beunruhigung im sudetendeutschen Grenzgebiet hervorzurufen. Fieberhafte Vermittlungsversuche. Die Lage spitzt sich immer mehr zu. Der britische Premierminister Neville Chamberlain berät am 15. September als Vermittler mit Adolf Hitler auf dem Obersalzberg. Dabei hatte Hitler eine Abtrennung des Sudetenlandes gefordert und zu erkennen gegeben, dass er vor einem Krieg nicht zurückschrecke. Nur eine Woche später akzeptiert Chamberlain auf der Godesberger Konferenz Hitlers Forderung nach Abtretung des Sudetengebiets an das Deutsche Reich. Doch Hitler reicht auch das nicht. Jetzt will er den Einmarsch der Wehrmacht sowie eine Volksabstimmung über die nationale Zugehörigkeit erwirken. Mit dem Ultimatum 28. September. Krieg scheint unausweichlich, zumal die Tschechoslowakei am 23. September mobil gemacht hat. Das Münchner Abkommen. Am 29. September lädt Adolf Hitler die Regierungschefs Italiens, Frankreichs und Großbritanniens zu einer Konferenz über die Sudetenfrage nach München ein und legt dort Benito Mussolini, Edouard Daladier und Neville Chamberlain die deutschen Forderungen vor. Die Tschechoslowakei ist nicht eingeladen. Nach mehreren Verhandlungsrunden unterzeichnet der deutsche Reichskanzler dann am 30. September um 0.28 Uhr das Münchner Abkommen über die Abtretung der sudetendeutschen Gebiete an das Deutsche Reich. Es folgen die Unterschriften der anderen Teilnehmer. Damit hat Hitler nach der Annexion Österreichs ein weiteres Ziel seiner Politik erreicht. Frankreich und Großbritannien gewinnen eine Atempause vor dem befürchteten Krieg. Die Tschechoslowakei verliert an das Deutsche Reich etwa 29.000 Quadratkilometer Fläche und rund 3,7 Millionen Menschen. Die deutsche Wehrmacht marschiert ab dem 1. Oktober in die Tschechoslowakei ein, die im Münchner Abkommen als Gegenstand, nicht aber als Subjekt des Völkerrechts behandelt wurde. Mit Verbitterung nimmt man in Prag die Entscheidungen auf und beugt sich, alleingelassen vom verbündeten Frankreich, den Entscheidungen. Ferner unterzeichnen Hitler und Chamberlain in München eine Erklärung, wonach beide Völker niemals wieder gegeneinander Krieg führen und fortan alle Streitfragen nach der Methode der Konsultation behandeln wollen. Ein Jahr später ist diese Erklärung nur noch Makulatur. Der Zweite Weltkrieg beginnt. This morning I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. Der aktuelle Programmtipp der Wissen.de Redaktion. Sommerurlaub 2010. Die meisten Deutschen wandern in Thüringen oder genießen Wellnessurlaub an der Ostsee. Unvorstellbar? Keineswegs. Der Trend geht eindeutig zum Urlaub in der Heimat und weg von den Billigfliegern Richtung London, Paris und Co. Wohl jeder hat schon einmal einen Kurztrip übers Wochenende in eine der europäischen Metropolen unternommen, denn die Angebote sind einfach zu verlockend. Für 0 Euro zuzüglich Steuer nach London und zurück. Selbst wenn man für solch einen Flug 45 Euro oder etwas weniger zahlt, ist es immer noch ein Schnäppchen, wenn auch häufig nur ein empfundenes. Doch in Zeiten steigender Energiepreise können auch die Billigflieger nicht immer das halten, was sie versprechen. Schon heute zahlt man bei den verschiedenen Fluganbietern unterschiedlich hohe Kerosinzuschläge. Bei manch einem Anbieter ist der Kerosinzuschlag mehr als doppelt so hoch wie bei der Konkurrenz. Und dies ist nur ein Indiz für den neuen Trend. Mit Bahn und Fahrrad in den Urlaub. Denn auch die Reisenden äußern zunehmend die Überlegung, wegen des Klimawandels auf das Fliegen zu verzichten. In der Community utopia.de diskutiert Dr. Dilemma alias Peter Unfried, der stellvertretende Chefredakteur der Taz, ob man denn wenigstens der Liebe wegen noch fliegen dürfe. Denn Wochenendbeziehungen sind ja heute keine Ausnahme mehr. Egal für welches Reisemittel sich der Einzelne entscheidet, eines wird sehr deutlich. Jeder überlegt, wie er Flugreisen reduzieren kann. Wenn dann noch die Preise steigen, ahnt man, wie die Zukunft der Billigflieger aussehen wird. Deutschlandreisen immer beliebter. Ein weiteres Indiz liefert der Reisemonitor 2008 des ADAC. Eine Umfrage hat ergeben, dass die Fern- und Europareisen zurückgehen, während die Reisen in Deutschland zunehmen. Mit der steigenden Tendenz zu Spontanreisen hat dies allerdings wenig zu tun. Denn dieser Hang ist eher den Billigfliegern zuzuschreiben. Vielmehr ist das Umweltbewusstsein der Menschen gestiegen und dies fließt zunehmend in die Entscheidung ein, wo und wie Urlaub gemacht wird. Zu beobachten ist weiterhin, dass Aktivurlaube zu und reine Badeurlaube abnehmen. Gleichzeitig werden in Deutschland zunehmend Wanderwege erschlossen und erweitert, sodass ein Reiseurlaub in der Ferne immer mehr an Attraktivität verliert. Diese Entwicklungen zeichnen sich zwar erst langsam ab, doch wenn man steigende Flugpreise, die abflauende Konjunktur und das zunehmende Umweltbewusstsein addiert, so klingt der Beginn unseres Beitrags nicht mehr ganz so kurios. 2010 wird in Thüringen gewandert. Also, man sieht sich! Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.